Im November 2015 ist die Polin Ina Schnellbach, die fast ihr ganzes Leben in Russland gelebt hat, nach Fulda gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Meine Familie kommt aus Polen. Ich bin in der Ukraine geboren. Aber fast mein ganzes Leben habe ich in Russland verbracht. In Sankt Petersburg habe ich erfolgreich und glücklich als Pressesprecherin gearbeitet. Deshalb waren meine Kollegen und Freunde geschockt, als ich gesagt habe, ich verlasse Russland und starte in Deutschland neu. Aber ich hatte ein starkes Motiv: die Liebe. Meinen heutigen Mann habe ich im Urlaub in Spanien kennengelernt. Er ist Russlanddeutscher. Seine Familie sind also Deutsche, die im heutigen Kasachstan gelebt haben. Leider waren seine Eltern in Deutschland nie ganz zu Hause. Für die Deutschen waren sie immer Russen. Für die Russen sind sie aber Deutsche. Eine schwierige Situation. Schon nach einem halben Jahr hat er gefragt: Willst du mich heiraten? Eine große Entscheidung. Aber wir haben beide gedacht: Ganz oder gar nicht. Manchmal denke ich, es ist mein Schicksal, in Deutschland zu sein. Beruflich bin ich in Deutschland nicht ganz zufrieden. Ich habe mich auf viele Positionen beworben. Aber auch für einfache Berufe, zum Beispiel als Verkäufer, braucht man eine lange Ausbildung. Das hat mich sehr überrascht. In Russland ist es bei einem Verkäuferjob einfacher. Man bekommt den Arbeitsplatz und zeigt, was man kann. Wenn man gut und motiviert ist, behält man ihn. Ich dachte, mit meinen Sprachkenntnissen kann ich in einem Hotel arbeiten. Aber nein. Jetzt arbeite ich in einem Kleidungsladen. Nicht im Verkauf. Dafür ist mein Akzent zu stark. Trotzdem bin ich sehr dankbar für diese Chance. Die Russen denken von den Deutschen, sie sind langweilig, machen immer alles richtig und sehr korrekt sind sie auch. Das stimmt ein bisschen, aber ich finde das gut. Die Deutschen sind nämlich höflich und kümmern sich um Familie und Freunde. Die Männer spiegeln sehr gut die emanzipierte Gesellschaft wider. Als ich das erste Mal in Wien bei einem Freund als Gast gewohnt habe, war ich sehr überrascht. Er hatte geputzt. Ich habe ihn als Traummann gelobt, aber er hat nur gesagt, das ist doch ganz normal. Aus ihrer Erfahrung hat Ina Schnellbach noch einen Tipp. Bei einem Spaziergang rund um den Bonifatiusplatz lernt man die Barockstadt Fulda gut kennen. Im Sommer muss man auf jeden Fall den Schlossgarten besuchen. Dort kann man unter Bäumen und an einem kleinen See entspannen und durch ein Labyrinth gehen.